keine Bäume mehr brauchen, das Holz, um Särge zu bauen für erschossene Prolls. Gegner probieren auf die Bühne zu steigen, doch wenn der Kuchen redet, haben die Krümel zu schweigen. Unser Sound erstemmt Gewichte, deiner ist ein halbes Hemd. Unser Sound erschreibt Geschichte, deiner schreibt sein Testament. Schon als Kleinkind habe ich mir die Sterne geklaut und abgebrochen. Ich hatte einen Traum, hab auf ihnen gekaut, wie auf einem Knochen. Eine Stimme sagte mir, schließe dich den Kannibalen an. Und inzwischen ist es so, dass ich die Miete mit einem Autogramm zahlen kann. Sonnenbrille auf, beide Hände an mein Sack. Sonnenbrille auf, beide Hände an mein Sack. Ich geb nichts in mein Auto an und fahre brennend durch die Stadt. Ich bin ein Mutterficken Scharfschütze, Scharfschütze. Ich treffe auch aus 2 Meter Entfernung in deine Arschritze. Was Ignoranz, mein Soloalbum heißt die Fettecke. Du wirst jede Woche abgezogen wie eine Bettdecke. Du bist in deinem Zimmer, deine Mutter brennt von unten, bring den Müll raus. Du verstehst es falsch, machst deinen Track und bringst den Müll raus. Deine Olle hat nichts zu tun und ich komme jeden Tag, als hätte ich Post im Sack. Ich fick deine Braut noch vor dir in der Hochzeitsnacht. Hau ab und warte, bis ihr eine Tochter habt. Deine Mutter will große Schwänze, rennt durch die Stadt mit der Zollstock. Sie springt auf dich rauf, wenn du willst, dass sie aufhört, brauchst du ein Holzflock. Das hier ist Boykott, Fick Rap, ich mach Schlager. Und Geld und Fuß deine Schwester, als wär ich dein Schwager. Sonnenbrille auf, beide Hände an mein Sack. Sonnenbrille auf, beide Hände an mein Sack. Sonnenbrille auf, beide Hände an mein Sack. Ich geb nichts in mein Auto an und fahre brennend durch die Stadt. Mich in deinem Kleiderschrank mit Schnorchel und Taucherbrille auf. Gib mir das Handtuch, ich hab grad in deiner Frau getaucht. Es ist Survival auf der Fitness, gib mir deine Federtasche und dein Pausenbrot. Verkehrte Welt, du pickst ins Bett und ich fick auf dem Klo. Schmeiß die Wurst vom Grill, deine Schwester ist heiß. Sonnenbrille in der Nacht, doch ich rieche dein Fleisch. Tag zu den Miet, zu dem Set, triff vital im Dorf, ich esse reiche ohne Besteck. Mein Hunger ist zu groß, für halbe, halbe, komm, ich nehm dir deine Jacke ab, als wärst du meine Alte. Sonnenbrille auf, beide Hände an mein Sack. Sonnenbrille auf, beide Hände an mein Sack. Ich geb nichts in mein Auto an und fahre brennend durch die Stadt. Sonnenbrille auf, beide Hände an mein Sack. Sonnenbrille auf, beide Hände an mein Sack. Sonnenbrille auf, beide Hände an mein Sack. Ich geb nichts in mein Auto an und fahre brennend durch die Stadt. Tight set, tight set.